Was macht man samstags abends so? Man trifft sich, sitzt zusammen, unterhält sich. Manchmal vergisst man die Zeit und es zieht sich bis spät in die Nacht oder vielleicht sogar bis zum nächsten Morgen. Das ist auch eigentlich nichts Besonderes. Besonders wird es allerdings dann, wenn da Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und die USA zusammensitzen und das noch zusammen mit dem Iran. Und fast schon spektakulär ist es dann, wenn mit dem Sonntagsmorgenfrühstück zwischen allen Einigkeit besteht. So geschehen gestern früh. Thema war: Wie könnte es anders sein, das iranische Atomprogramm? Der Iran soll es nun einschränken. Dafür werden dann die Sanktionen gelockert. Das ist das Ergebnis in Kurzform. Martina Schulte vom Webschau-Team ist bei mir. Die Frage, ob es Reaktionen bei Twitter gab, ist, glaube ich, überflüssig. Welche gab es? Ja, genau. Es war natürlich schon ziemlich was los, wie immer bei solchen Weltereignissen. Und ich finde Twitter dann eigentlich immer ziemlich super, weil eben Menschen mit unterschiedlichen Meinungen überall auf der Welt sich austauschen. Vom iranischen Staatschef bis zum amerikanischen Taxifahrer. Und Iran ist halt auch heute den ganzen Tag über wieder oben in der Spitze der Trending Topics. Und es ist so, wie Johannes Kuhn, der Kopfzeiler, es in seinem Tweet ausdrückt: Twitter heute ein riesiger Debatten- und Ideensalon. Ich liebe es. Und schon jetzt als historisch kann man den Tweet des iranischen Außenministers von Sonntagmorgen 6 Uhr werten. Javad Zarif twitterte da nämlich nur diese 5 dürren Worte: We have reached an agreement. Das ist dann doch eine Überraschung, oder? Ich meine, die Gespräche waren ja nicht öffentlich. Ja, genau. Also da war die ganze Welt sehr überrascht. Und der Account von Javad Zarif, der ist übrigens auch noch aus einem ganz anderen Grund interessant, weil kurz nach diesem Agreement-Tweet hat er etwas für einen iranischen Außenminister sehr Ungewöhnliches getan. Und zwar hat er einen Tweet vom amerikanischen State Department, also den erklärten Ex-Intimfeinden, retweetet. Das ist echt ungewöhnlich. Ja, und Marietje Schaake, das ist die holländische Europaabgeordnete der liberalen Partei D66, die twitterte daraufhin: Historischer Tag, Zarif retweets State Department. Also die Annäherung zwischen dem Iran und der westlichen Welt, die da bei diesen geheimen Gesprächen stattgefunden hat, die können wir alle jetzt schon in der Twitter-Diplomatie nachvollziehen. Wird das denn jetzt im Netz als historische Einigung gewertet, die vielleicht sogar die Welt dann auch sicherer macht? Oder vielleicht sogar doch als historischer Fehler? Gibt es ja auch einige, die das sagen. Ne? Damit meinst du jetzt Herrn Netanyahu bestimmt, den israelischen Ministerpräsidenten. Ja, der hat ja auch schon relativ schnell in die Twitter-Tasten gegriffen und verkündet, Zitat: Was letzte Nacht in Genf erreicht wurde, ist keine historische Einigung, sondern ein historischer Fehler. Er ist ja der Meinung, dieser Deal sei ein schlechtes Abkommen, das dem Iran eben gebe, was er wolle, nämlich die teilweise Lockerung der Sanktionen und die Beibehaltung eines wesentlichen Teils seines Atomprogramms. Und Israel fühlt sich da wirklich auch bedroht. Und das sieht der amerikanische Außenminister John Kerry natürlich ganz anders. Der hat ja diese Einigung maßgeblich mit vorangetrieben. Und er twittert auf dem Account des State Departments, das Abkommen sei ein erster Schritt, um die Welt sicherer zu machen. Aber es gäbe eben auch noch viel Arbeit. Und sein Amtskollege William Hague, das ist der britische Außenminister, der hat sich auch bei Twitter geäußert. Er hat hier geschrieben: This agreement shows it is possible to work with Iran and through diplomacy address intractable problems. Also dass es halt eben manchmal doch was bringt, miteinander zu reden. Lass mich raten, in Europa gab es insgesamt viel Zustimmung, würde ich vermuten. Ja, also klar, französische, deutsche Politiker haben sich wirklich zustimmend geäußert. Auch Putin sprach von einem Durchbruch. Überraschend fand ich jetzt noch die Reaktion aus Kanada. Die haben ja eine konservative Regierung und der kanadische Außenminister John Baird sagte, er sei deeply skeptical über diese ganze Einigung und die kanadischen Sanktionen sollen auch in Kraft bleiben, wie er wörtlich sagte, tough and in full force. Er traut dem Iran einfach nicht über den Weg und sagt hier sowas: We think past actions best predict future actions. Also wenn man halt in der Vergangenheit nicht vertrauen kann, dem kann man seiner Ansicht nach in der Zukunft dann halt eben auch nicht vertrauen. Also auch kritische Stimmen. Jetzt schauen wir mal über den großen Teich und sprechen mal ausnahmsweise nicht über Spionage. Wie ist denn die Meinung in den USA zu dem Thema? Genauso zwiegespalten wie das, was ich jetzt gerade auch schon vorgetragen habe. Es gibt halt auch einfach diese beiden Lager. Die, die sich freuen, die feiern den amerikanischen Chefunterhändler John Kerry als Helden. Viel weiter getwittert wurde ein Stück aus dem Atlantic. Überschrift: How John Kerry could end up outdoing Hillary Clinton. Also wie er sogar Hillary Clinton sozusagen in den Schatten stellen könnte mit seiner Arbeit. Aber es gibt in Amerika viele ähnliche Stimmen wie die des kanadischen Außenministers. Viel Skepsis, viel Kritik. Viele Amerikaner glauben eben auch nicht, dass der Iran sich an diesen Deal halten wird. Dazu auch mal eine Stimme hier einfach von einer Bürgerin, eine konservative Dame, Surferin von der Ostküste. Sie twittert: John Kerry verwettet Israels Existenz gegen das Versprechen eines Landes, das Israel hasst und das die Welt 40 Jahre getäuscht hat. Und gegen dieses Verbrechen des Landes, seinen Atomwaffen abzugeben, verwette er sozusagen die Existenz Israels. Und es ist eigentlich insgesamt klar, dass es vor allen Dingen Anhänger der Republikaner sind, die diesen Deal nicht gut finden. Beim Online-Magazin Slate schreibt Fred Kaplan dazu, dass diese Einigung ein Triumph sei und dass das Abkommen eigentlich nichts enthalte, gegen das ein amerikanischer, israelischer oder arabischer Skeptiker vernünftigerweise etwas einwenden könne. Und er schreibt hier noch, hätte George W. Bush dieses Abkommen ausgehandelt, würden die Republikaner es als diplomatische Heldentat preisen und völlig zu Recht. Ich habe jetzt so ein bisschen mitgezählt. Wir haben über Reaktionen aus europäischen Ländern gesprochen. Wir hatten amerikanische Länder dabei. Aber da gibt es ja noch einen nicht so ganz wichtigen, unwichtigen Akteur, sagen wir es mal lieber so, den das Iran. Das Wichtigste kommt immer zum Schluss, genau. Weißt du doch. Ja, ja. So läuft es auch hier. Wie wurde denn da die Einigung aufgenommen? Also es ist ganz klar, besonders gefeiert wird halt im Iran Javad Zarif, der iranische Außenminister, der diesen Deal auf iranischer Seite verhandelt hat. Die iranische Journalistin Golnaz Esfandiari, die berichtet bei Twitter, dass viele Iraner auf seiner Facebook-Seite ihm danken, dass sie ihn preisen, dass sie sagen, dass er Geschichte geschrieben habe. Und auch Thomas Erdbrink, das ist der Korrespondent der New York Times in Teheran, der twittert: Zarif is a total rockstar in Iran right now. Und sein Twitter-Account ist ohnehin so eine ganz interessante Quelle in diesen Tagen, denn er berichtet halt eben auch über Reaktionen seiner iranischen Freunde, von Bekannten, von Leuten auf der Straße. Also erzählt hier zum Beispiel von Giti, einer Lehrerin, die ihm gesagt habe, sie erwarte, dass mit der Lockerung der Sanktionen die Preise fallen und sie freut sich, dass sie sich endlich ein Auto kaufen kann. Also es geht halt eben auch um wirtschaftliche Erwägungen für viele Menschen im Iran. Und zum Schluss noch eine letzte Einschätzung von Thomas Erdbrink. Seine Einschätzung über die ganzen Reaktionen in Teheran fasst er in folgendem Tweet zusammen. Egal, wo ich in Teheran hingehe, überall fragen mich Leute nach den Details des Deals. Viele sind glücklich, einige skeptisch, aber alle sind sich einig darin, dass dies der Beginn einer neuen Ära ist. Und das Ende der Webschau. Vielen Dank, Martina Schulte. Das war die Webschau. Gesprochen haben wir darüber, wie die Einigung der UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran in Sachen Atomprogramm in Netz und Umgebung ankam.